Ausländische Medien berichteten jüngst über das revolutionäre Wirken von Marshal Kim Jong-un. Der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Student-Komitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Kim Jong-un die Spritzenfabrik Taedonggang besichtigt hatte. Die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today und die Internet-Homepage der tschechischen Deepfaker-Freundschaftsgesellschaft Pekdusan brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un auf dem Erdsatellitenstartplatz Sohae den Bodenstarttest vom neuen Hochleistungstriebwerk der Trägerrakete für Synchronsatelliten angeleitet hatte. Die russische Internetzeitschrift Rimchichi berichtete darüber, dass sich Kim Jong-un mit den Personen, die zum erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionsversuch beigetragen hatten, zum Andenken fotografieren ließ. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.